Kundgabe 3443. Empfangen durch Bertha Dudde am 20. bis 22.02.1945. Personifizierung Gottes. Der Glaube an eine wesenhafte Gottheit setzt keineswegs eine personifizierte Gottheit voraus, weshalb sich der Mensch nicht einen eng begrenzten Begriff machen darf von Gott, der allgegenwärtig ist und über Zeit und Raum erhaben. Er erfüllt alles mit seinem Geist, das ganze Weltall, das ganze geistige Reich. Und er ist darum nicht vorstellbar als Person, die nach menschlichem Begriff räumlich begrenzt ist. Vielmehr muss von einer Personifizierung Gottes gänzlich abgesehen werden. Will der Mensch annähernd die höchste und vollkommenste Wesenheit Gottes sich vorstellen? Wohl hat Gott sich selbst in einer menschlichen Form seinen Geschöpfen anschaulich gemacht, indem er den Leib Jesu mit seiner Gottheit erfüllte und sich in verklärtem Zustand den Menschen zeigte, auf dass sie sich nun in Jesus Christus die ewige Gottheit vorstellen konnten. Doch so die Seele ihren Leib abgelegt hat und ins Lichtreich eingeht, wird es ihr klar, dass die ewige Gottheit in ihrem Wesen niemals von Menschenverstand erfasst werden kann und dass die Verkörperung in Jesus Christus den Menschen während ihres Erdenlebens den Glauben an eine wesenhafte Gottheit erwecken oder festigen soll, weil ihnen dieser Glaube sonst schwerfallen würde, er aber nötig ist, um eine Verbindung mit Gott herzustellen durch das Gebet. In Jesus Christus ist also den Menschen die ewige Gottheit schaubar geworden, die in erbarmender Liebe sich selbst ihnen nahezubringen sucht, um sie zum Gebet zu sich, zur Herstellung der Verbindung mit sich zu veranlassen. Jesus Christus war die Form, in der sich die ewige Gottheit barg für die Menschen auf der Erde. Im Lichtreich wird die gleiche Form geistig geschaut werden von den Wesen, die den Reifegrad erlangt haben, um zur Anschauung Gottes zu gelangen. Es ist aber die wesenhafte Gottheit überall gegenwärtig und darum niemals in einer begrenzten Form erschöpft. Und sie kann darum auch nicht als persönliche Gottheit angesprochen werden, weil dies ein Begriff ist, der nur für das Erdenleben, für den Menschen selbst anzuwenden ist, der als isoliert im Weltall stehendes Einzelwesen den Anspruch des Anerkennens einer Persönlichkeit erhebt, also unter Person immer ein menschliches Lebewesen zu verstehen ist. Dass dieser Begriff niemals auf die ewige Gottheit anwendbar ist, geht daraus hervor, dass Gott ein Geist ist. Der Geist aber niemals etwas Begrenztes, in einer Form Gebundenes ist, so wie er vollkommen ist. Die höchste Vollkommenheit ist so nach über alle Begriffe frei und durchstrahlt die ganze Unendlichkeit. Sie ist allgegenwärtig, weil ihre Ursubstanz die Liebe ist, die gleichfalls nicht begrenzt ist und daher auch nicht als Form vorstellbar ist. Der Mensch hat nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Er kann sich nicht mehr vorstellen als Dinge, die auf Erden vorhanden sind, solange er noch unerweckten Geistes ist. Und darum sucht er, auch die ewige Gottheit sich als Person vorzustellen, so wie er an einen wesenhaften Gott glaubt, an einen Gott, zu dem er beten kann. Und Gott kam diesem rein menschlichen Verlangen entgegen, indem er sich in Jesus Christus verkörperte, das heißt, den Menschen zeigte, wie ein Mensch, der nach dem Wohlgefallen Gottes lebt, auf Erden den Zusammenschluss mit Gott finden kann und also eins wird mit ihm. Er wollte den Menschen den Weg zeigen, das Endziel, die gänzliche Vereinigung mit Gott, zu erreichen. Die Ausstrahlung der göttlichen Wesenheit erfüllte den Menschen Jesus. Folglich war nur noch die Außenhülle, die körperliche Form, menschlich. Die Seele und der Geist aber göttlich. Sie hatten sich voll und ganz wieder mit Gott zusammengeschlossen, von dem sie ausgegangen waren. Doch die ewige Gottheit hat sich nicht erschöpft, weil dies für das vollkommenste Wesen unmöglich ist, dass es je eine Begrenzung findet in einer Form. Dennoch ist die ewige Gottheit etwas Wesenhaftes, das heißt geistige Kraft, der Wille und Denkfähigkeit zugesprochen werden muss, also ein Wesen, mit dem der Mensch in innige Fühlungnahme treten kann, auch durch seinen Willen und sein Denken. Denn es ist das Wollen und Denken des Menschen auch nicht an die äußerliche Form gebunden, sondern Anteil des Geistigen, das in der menschlichen Form verkörpert ist. So wie die körperliche Hülle abfällt, bleibt das Geistige, das Wesenhafte weiter fähig, zu denken und zu wollen, nur dass diese Fähigkeit seinem Reifezustand entsprechend schwächer oder stärker sein kann, während die ewige Gottheit als vollkommenstes Wesen ihren Willen und ihr Denken in tiefster Weisheit und unvorstellbarer Kraft zur Ausführung bringt. Die körperliche Form des Menschen ist nur ein Mittel zum Zweck für die Dauer des Erdenlebens. Doch wer an die Unsterblichkeit der Seele glaubt, dem wird es auch verständlich sein, dass die äußere Form, die Person, zur Fortexistenz der Seele nicht benötigt wird. Dennoch bleibt die Seele ein Einzelwesen in ihrem Bewusstsein, selbst wenn sie sich mit gleichreifem Geistigen zusammengeschlossen hat, wie auch die ewige Gottheit gleichfort das höchste und vollkommenste Wesen bleiben wird, auch für die höchsten Lichtwesen, die den Zusammenschluss mit ihr gefunden haben, die völlig vereint sind mit Gott und doch im Bewusstsein ihrer eigenen Existenz unsagbar selig sind, weil sie stets und ständig die Liebekraft Gottes empfangen und empfinden, der als ewiger Vater mit ihnen in innigster Verbindung steht. Amen.